Der Vorsitzende des Kabinetts der DVJK, Park Bong-ju, besuchte die Baustelle der Ryomyung-Straße. Er machte einen Rundgang durch die verschiedenen Orte, wie die Baustelle des 70-stöckigen Wohnhauses, und ermutigte die Angehörigen der koreanischen Volksarmee und die Bauarbeiter zu ihren Erfolgen. Bei der Besprechung wurde die Maßnahme zur Beschleunigung der Errichtung der Ryomyung-Straße getroffen. Zuvor besuchte der Vorsitzende des Kabinetts der DVJK das Kohlenbergwerk Saliwon und beriet die Maßnahme zur Produktionssteigerung.